Sicherheit aus Die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Sicherheit. Er geht durch den Wald, die Krähen scheuen. Hinter jedem Strauche kann einer dräuen, kann ein Knüppel, ein Dolch, ein Revolver sich freuen. Er geht durch den Wald und noch dichtere Träume und fühlt sich unverletzlich wie die Bäume. Ende von Sicherheit, gelesen von Sonja.